Da sagte die aus seinem Volk führende Schar, die ungläubig war: Dieser ist nur ein menschliches Wesen wie ihr, das einen Vorzug euch gegenüber haben will. Und wenn Allah gewollt hätte, hätte er wahrlich Engel herabgesandt. Wir haben so etwas bei unseren Vorvätern nicht gehört.